Hallo David, hier ist Philine. Hallo, Hi. grüß dich. Hi, ich wollte dich nur ganz kurz anrufen, weil ich gerade eben bei Facebook gesehen habe, dass der Jim Haynes gestern gestorben ist. Ja, und ich wollte dir das nur am Telefon sagen und nicht Ah, einfach. das ist schade. Wo hast du das gehört? Ich habe es bei, ich war jetzt bei über Facebook mit ihm befreundet. Und sein Sohn hat es da gepostet. Es ist, ja, es ist schade, aber du, ehrlich gesagt, und das ist nicht so philosophisch gemeint, sondern in meinem Alter ist es, also ich erwarte jeden Tag, dass alte Freunde verschwinden, ja, es ist nicht, für mich ist es nicht fremd. Orville's Remington, Teil 2. Sonja, Eileen und ich von Philine Fellhagen. Wie fange ich an? Klar, am besten am Anfang. Zumindest soweit ich ihn ausmachen kann. Als ich David noch gar nicht kannte. Sonja und Eileen auch nicht. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Die Redaktion, für die ich ab und zu arbeite, hat mich beauftragt, die Schreibmaschine von George Orwell zu finden. Die Remington, auf der er wahrscheinlich 1984 geschrieben hat, ist in den 60ern spurlos verschwunden. Dokumentier mal deine Suche. Kannst ein paar Interviews machen, ein bisschen von dem Orwell raunen, ein bisschen Weiblichkeit in die Männerschreibstuben und schau, wie weit du kommst. Der Weg ist das Ziel. Sowas. Sie haben mir die übliche Pauschale angeboten und ein paar Kontakte von Zeitzeugen gegeben. Jim Haynes, David Zane Meyerowitz, Tom McGrath, Barry Miles. Meyerowitz mit fast 80 Jahren, der jüngste von ihnen, versuche ich seit Tagen zu erreichen. Hallo Herr Meyerowitz, hier spricht Philine Fellhagen. Ich rufe an wegen der Schreibmaschine von George Orwell. Und zwar habe ich gehört, dass Sie in den 60er Jahren bei einer Zeitung gearbeitet haben in London. Und dass da wohl diese Schreibmaschine tatsächlich aufgetaucht ist. Das wäre toll, wenn Sie mich zurückrufen könnten und mir was davon erzählen würden. Vielen Dank für den Rückruf. Tschüss. Also gut, dann weiter zu Haynes. Er war auch bei dieser Underground-Zeitung. Hey Travel Experts, I just received my invite for dinner with Jim Haynes. Has anyone done this? Hey Joxer. Jim Haynes is an expat who for 30 years has opened his home in Paris every first Sunday of the month to total strangers to dinner and drinks. He's a network king from the, no kidding, 60s. I have been three times. The food is generally some comfort food, like, for example, chili on rice. The wine is box wine, but flows freely and there are fruit juices and soft drinks. So ein Dinner wäre echt nett. Und Paris sowieso. Und ein Grund, mal wieder von zu Hause wegzukommen. Und Haynes kannte die letzte Frau an Orwells Seite. Sonja Orwell, geborene Brownell, geboren 25. August 1918 in Kalkutta. Zweite Ehefrau und Witwe von George Orwell. Gleicher Jahrgang wie meine Oma. Eine Goldgräberin, die es auf das literarische Erbe abgesehen hatte. Selbstlos, eine Anwältin der Kunst und Literatur, die Orwell, sein Schreiben und sein Erbe retten wollte. Very beautiful indeed. In der Tat war sie sehr schön. Eine Venus. The mouth is trailed by a bit pale. Das Renoir-Gesicht, der Engelsmund, nur vielleicht etwas blass. Occasional complaints, gelegentliche Beschwerden über ihre Beine, ausschließlich von Männern, sie seien zu plump und zu groß. She was an extremely fast typist. Sie war eine extrem schnelle Schreibkraft. Als sich die beiden trafen, war Haynes um die 30, Sonja 45, so alt wie ich. Ich schaue aus dem Fenster. Ich bin müde. Im Browser meines Laptops sind 30 Tabs offen. Ich sitze im Thalys auf dem Weg nach Paris. Orwell, Pflichtlektüre. Habe den Aufsatz zu 1984 aus der 9. Klasse im Keller meiner Eltern gesucht und nicht gefunden. Orwell, der sich gegen alle Arten von Unterdrückung gewehrt hat, dagegen angeschrieben hat. Sich nach seiner Zeit in Burma vom Imperialismus abwandte, undercover bei den Armen von Paris und London abtauchte, gegen die Faschisten kämpfte. Geht das noch heute? So relevant sein? Gibt es das noch, diese eine prophetische Stimme, der alle zuhören? Und wollen wir die überhaupt? Die Landschaft zieht vorbei. Die Häuser werden belgisch. Ich schließe die Augen. Hallo, ja, Hanna? Hi. Ich bin dran, ja, ist okay. Es ist nicht so einfach, aber ja. Ich bin im Zug, ich bin gleich in Paris, ich fahre jetzt hin. Nee, Marowitz geht nicht dran, irgendwie meldet er sich nicht zurück, keine Ahnung. Wieso sucht er die auch? Ich dachte, der... Ach so, ja, warte mal, ihr habt ihn auch beauftragt und ich soll die weibliche Sicht nur machen, oder? Okay, aber ich verstehe nicht, warum machen wir es denn nicht zusammen gleich? Können wir es nicht zusammenschreiben? Okay, ja gut. Ja, mache ich, okay. Ja, ich nehme alles auf, ja. Ja, tschüss. 1, 2, Test. Test. Paris. Ich bin jetzt in Paris. Es ist ein lauer Sommerabend und es ist 21 Uhr. Ich stehe jetzt vor dem Haus Nummer 83 in der Rue de la Tombe, Issoire, in Paris. Und da drin ist die Party von Jim Haynes. Und ich frage mich, ob ich jetzt da echt reingehe, ob es das irgendwie wert ist. Ich weiß nicht, wen interessiert eigentlich Orwell heute noch? Eigentlich haben doch Snowden und Assange die... haben den ja schon längst überholt. Es ist ja alles durch. Ein Pärchen geht an mir vorbei. Sie klingeln. Ich hänge mich dran. Okay, ich gehe jetzt rein. Bonsoir. Hey, guys. Welcome. Come in. Hi. Hey, how are you doing? I'm fine, thank you. Actually, I wanted to ask... Oh, that's great. Help yourself. The kitchen yeah. is this way, and you can put your coat here. Yes, I don't want to come to the party. I wanted to meet Jim. Yeah. He must be around somewhere. Good luck finding him. Yes, I wanted to ask him about Sonja. Jetzt ist sie weg. Eine ältere Frau zieht sie hinaus auf den Innenhof. Okay, ich hole mir mal was zu trinken. Er hat gesagt... Was ihr liest und ich glaube, ich brauche jetzt mal einen Wein. Ich suche den Boxwein, von dem Joy 2080 vorgesprochen hat. Ich höre Englisch, Französisch, da aber gerade Russisch. Ich stelle jetzt mal mein Aufnahmegerät ein bisschen höher ein in Pegel, damit ich die Atmo vielleicht auch benutzen kann. Okay. Das ist irgendwie lauter werden. Warte. Auf der Liste der Redaktion sind ausschließlich Kontakte von Männern. Sonja hätte ich gern gefragt. Aber die ist 1980 an einem Gehirntumor gestorben. Wie alt die hier wohl alle wäre. Ach, Pegel ist zu hoch ausgesteuert. Ich zapfe mir jetzt einfach noch ein Glas Rotwein und dann suche ich den. Wo ist der jetzt, dieser Jim? Da hinten steht die Frau, die mir die Tür geöffnet hat. Bei ihr die ältere Frau. Sie grinsen und gucken zu mir rüber. Die Jüngere scheint sehr betrunken, tanzt merkwürdig an der Wand entlang. Auf einmal verschwindet sie, als ob sie durch die Wand gegangen wäre. Sie zieht die andere Frau mit in die Wand. Alle Menschen hier verblassen jetzt, verschwinden, der Raum ist leer. Ich bin nicht auf einer Party. Ich bin in Köln-Delbrück. Ich konnte nicht nach Paris fahren. Ich habe mir die Party ausgedacht. Ich habe mir mich dort ausgedacht. Ich hoffe, die Redaktion schluckt das. Köln-Delbrück. Hört sich das nicht wie Paris an? First time here? You recording something? Nee, es muss anders. Besser mit Begrüßung. Oh, hello. How are you? Your Hi. First time here? You're recording something? Yes. I wanted to make an interview with Jim. Are you Jim by any chance? No, I'm not Jim. But he's not here. He's in his bedroom. He was ill. He was feeling not quite good, actually. I'm sorry to hear that. You know, I wanted to ask him about Sonia. Sonia? Sonia who? Sonia Orwell. You know, she's the widow of George Orwell. Yeah, yes. Do you know her? Yeah, I heard about her. Yeah, yeah. Didn't she marry Orwell on the hospital bed when he was almost dead already? Huh? Yes. Yeah, she was a clever lady then. She was somehow keen to take his literature heritage, wasn't she? I don't know. I guess it was a bit more complicated than that. Are you German? Yes. You too? Yeah, so we can switch yeah, to... Yeah, we can switch to... Ich wollte wissen, wie sie so war. Dem kannte sie. Die hat sehr viel getrunken. Ja. Und warum hat sie Jim die Schreibmaschine gekauft? Das war eine Remington, oder? Oder war das? Ja. Ich meine, sie hätte doch selber schreiben können. Das Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken. Ist von Nietzsche. Ja. Also überhaupt das Medium macht die Musik. Das ist wiederum Flusser. Ja. Rückschlag der Maschine auf das Bewusstsein. Abschaffung der Schriftsprache. Schon mal gehört? Meinen Sie, dass wir da schon sind? Dass wir bald nicht mehr schreiben? Das ist ja genauso, wie er sagt. Werkzeuge haben drei Funktionen. Erstens, etwas herzustellen. Und dadurch zweitens, die Umwelt zu verändern. Und drittens, den sie benutzenden Menschen zu verändern. Also die erste Funktion ist die beabsichtigte. Die zweite und dritte sind unbeabsichtigte Folgen. Ja? Der ersten. Also das Werkzeug fällt auf den Menschen zurück und verändert den Menschen wiederum. Ja, aber erheblichen Anteil am Schreiben hat ja auch, wer geschrieben hat. Wie, wer geschrieben hat? Natürlich. Also ich meine, natürlich muss irgendjemand geschrieben haben, das ist ja klar. Warum hat dann Sonja nicht geschrieben mit der Schreibmaschine ihres verstorbenen Mannes? Was erzähle ich da? Ausgang des 19. Jahrhunderts. Ich soll doch die Schreibmaschine finden, nicht Sonjas, Leben neu interpretieren. Klar, dass die Schreibmaschine ein perfektes Werkzeug für die Frau ist. Ja. Weißt du, das war ja auch letztendlich eine Befreiung für die Frau. Ja, diese feingliedrigen Finger trainiert vom Klavierunterricht waren wunderbar geeignet, wirklich für die Schreibmaschine. Ja, und das wollten die Männer ja auch nicht sein, Sekretärin. Ja, aber für Frauen war das der Einstieg in die Arbeitswelt, in die Unabhängigkeit. Mein eigenes Geld verdienen, eine kleine Wohnung, nur für sich, das ist doch toll. Das war doch toll, damals schon. Ja? Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen, 1920, da waren schon 60% der Sekretäre SekretärInnen. Ja? Gab da eine Verschiebung. Ich glaube aber schon, dass Sonja mehr als eine Sekretärin war. Das könnte sein. Also ich meine, sie hat ja quasi den Verlag geleitet, habe ich gelesen. Sie hat den Laden geschmissen, während der Verleger an der Côte d'Azur war. Ja? Das steht immer so in Orwells Biografien, dass sie die Verlagssekretärin war. Aber sie war ja viel mehr. Willst du noch einen Schluck? Ich meine, das ist ja eine enorm für die Zeit, die Befreiung. Die Befreiung. Die Maschine. Es ist doch eine enorme Befreiung. Was ist los mit mir? Warum lasse ich mich hier zutexten? Ich habe einen Auftrag. Klar, monotone und schlecht bezahlte Arbeit, aber auch eine Chance für die Frau, gute Männer kennenzulernen. Ja, gut. Also gute Männer, die im Sinne von... Das hört sich heutzutage immer so merkwürdig an, aber das... Meinst du, ich kann Jim ganz kurz sprechen? Ganz kurz nur. Ich bin extra gekommen. Ja, ich frag ihn. Warte kurz hier. Ja? Danke. Ich warte. Es ist kurz vor Weihnachten. Ich bin in meinem Büro. Ich muss jetzt Jim Haines anrufen. Ich zögere den Anruf hinaus, weil ich mich nicht traue. Weil ich nicht genug weiß. Weil ich noch Haines Biografie hätte lesen können, um gut vorbereitet zu sein. Am besten hätte ich noch schnell einen Advanced English Conversation Kurs gemacht. An der Uni am besten. Am besten auch nochmal Abi und nochmal ein besseres Abi, nochmal die Klassenarbeit schreiben. Über 1984. Haben wir in der Schule eigentlich jemals eine Schriftstellerin besprochen? Und er ist ein alter, erfahrener Mann, der sehr, sehr, sehr viel weiß und gesehen hat. Hi, ich bin wieder. Er hat ja gesagt, aber nur kurz, ja? Okay, auch super. Also hier entlang? Siehst du die Tür da hinten? Ja. Da rein, das ist sein Schlafzimmer. Okay. Und bitte sanft zu ihm sein. Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Mach's gut. Danke. Tschüss. Okay. Hello. Ich schließe vorsichtig die Tür. Haines liegt auf einer blauen Couch. Ah, hello. Hey, hello, can you hear me? Yeah. Hey, I'm Feline from Germany. Yeah, hi. Hi. Is it a right moment to talk to you? Passt es Ihnen gerade? sure it's okay. Yeah, fine. That's great. You have the time. So I recorded, as I said in the email. Ich setze mich zu ihm auf einen Stuhl in der Nähe seines Bettes. Okay. Yes. You know this moment, can you remember the moment when she gave... Wissen Sie, wann das genau war, als Sonja ihm die Schreibmaschine gab? Well, no, I don't know the date or anything like that. I think it was probably, it must have been... Er weiß es nicht genau. Er schätzt, es war Juli 65, als sie mit der Zeitung angefangen haben. After we started the newspaper, International Times. International Times, eine anarchistische linke Zeitung der 60er Jahre, ausschließlich Männer in der Redaktion. July 65, something like that, but I'm not sure. Okay, and was it just like for practical reasons? Waren das rein pragmatische Gründe? So you could have another typewriter in the... No, she saw herself not needing it. She wrote everything, she wrote by hand, all her letters. Sie dachte nur, wir könnten sie wohl brauchen. Sie selbst brauchte sie nicht, meint er, sie schrieb alles mit der Hand. Für eine Untergrundzeitung bräuchten wir wohl mindestens eine Schreibmaschine. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn sie die Schreibmaschine behalten hätte und selbst auf ihr geschrieben hätte. Hey, frag ihn, ob er weiß, wo die Remington jetzt ist. Warum sollte Sonja schreiben wollen? Wie komme ich jetzt darauf? Ich weiß es nicht, sagt er. Sie war eine erstaunliche Frau. Ich habe sie sehr geliebt. Sie war sehr hübsch, als sie jünger war. Sie hat für Cyril Connolly bei der Literatur- und Kunstzeitschrift Horizon gearbeitet. Er erzählt, sie habe am Empfang gearbeitet. Alle Männer mussten an ihr vorbei und die meisten von ihnen wollten sie heiraten. George Orwell war der Hartnäckigste. Am Ende von George Orwells Leben brauchte er jemanden, der sein literarisches Werk beschützte. Sonja hatte zahlreiche Affären mit Lucian Freud, Francis Bacon, William Coldstream, Merleau-Ponty, kannte die Künstler und Intellektuellen ihrer Zeit, Sartre, Picasso. Orwell war einer von vielen berühmten Männern in ihrem Leben. Sie wurde seine beste Beschützerin. Sie hat ihn gegen jede Vereinnahmung verteidigt. Es war noch nicht die Zeit für Frauen, selbst Künstlerin zu werden? Will er mich nicht verstehen, oder kann er nicht? Nein, sagt er. Sie gab ihr Leben für George Orwell. Ob mir das jetzt gefalle oder nicht, Orwell fand das gut. Bitte kümmere dich um mein literarisches Erbe, sagte Orwell. Er hat keinen blassen Schimmer, wo die Maschine ist. Warum hat Sonja sie überhaupt weggegeben? Ja, genau, das ist es. Sie wollte immer schreiben und die Zeit hat es nicht zugelassen. Die Konvention, die Nonnen, bei denen sie im Internat war, die Männer, die es ihr nicht zugetraut haben im Verlag und dann das Trinken und dann der Gehirntumor. Ich bitte dich, natürlich, warum sind wir da nicht selber drauf gekommen? Sie hätte selber schreiben müssen. Dann hätte sich kein Stau gebildet in ihrem Kopf, der ein Tumor wurde. Nicht wahr, Jim? Wer kennt schon die Wahrheit? Ich bin so müde. Oh, ist er tot? Oh, ich bin wohl eingeschlafen. Peinlich. Mitten im Gespräch. Aber Hans schläft auch. Nein, Quatsch. Der ist doch nicht tot. Was hast du denn mit ihm gemacht? Nichts. Wir haben nur geredet, der schläft. Ah ja, genau. Er schläft ganz friedlich. Sei nicht traurig. Ich bin nicht traurig. Er ist ein alter Mann und hatte ein tolles Leben. Was wolltest du von ihm? Ich habe ihn nach Sonja gefragt, Orwells Witwe. Sie hat Orwell geheiratet, da war er schon sehr krank. Hat trotzdem immer weiter geraucht. War wohl noch unbekannt, dass Rauchen nicht hilft bei Tuberkulose. Noch im Krankenbett hat er geraucht, auf Jura. Ohne Sekretärin, seine erste Frau Eileen war nämlich gerade gestorben, sonst hätte sie für ihn getippt. Dreimal hat er Sonja gefragt, ob sie seine Frau wird. Dreimal hat sie Nein gesagt und dann plötzlich Ja. Vielleicht wollte sie dann doch berühmt werden oder reich werden. Oder sie hatte einfach Mitleid. Er wollte nicht alleine sterben. Alleine sterben ist auch schlimm. Ich wollte ihn retten. Ich hatte geglaubt, er könne mit mir noch etwas länger leben. Noch ein oder zwei Bücher lang, die waren noch in ihm. Ich wollte tippen, korrigieren, Tee machen. Also das kann ja nicht sein. Du bist Sonja, das... Warte mal. Ach komm, das weißt du doch. Ich bin es. Ja. Warum hast du die Schreibmaschine weggegeben? Was hätte ich denn damit anfangen sollen? Selber schreiben, das wolltest du doch. Hier steht's doch. Sie war wirklich eine wunderschöne junge Frau. Sie hatte literarische Ambitionen, aber wusste, dass ihr Talent bescheiden war. Ich meine, wusstest du das? Wer schreibt das? Das hat jemand über Horizon geschrieben, der Verlag, wo du gearbeitet hast, und da hast du doch auch George kennengelernt. Sie haben mich den Artikel über die jungen Maler nicht schreiben lassen, weil sie ihn nicht gut genug fanden. Und weißt du was? Wahrscheinlich war er auch nicht gut genug. Vergiss bitte diese Schreibmaschine. Schreiben ist überbewertet. Du hast sie dem nächstbesten Mann gegeben, der vorbeigekommen ist, stimmt's? Glaubst du im Ernst, ich hätte zum Schreiben George Schreibmaschine gebraucht? Das alte schwere Ding? Der Rauch von 1 Million Zigaretten steckt da drin. Total verklebt vom Nikotin. Alles Geschriebene stinkt nach Rauch, jeder einzelne Buchstabe. Besonders das W und die Zahlen stinken. Aber es wäre doch auch irgendwie ein symbolischer Akt. Ich meine, wenn du genau auf dieser Remington geschrieben hättest. Willst du noch Wein? Jimmy, tell me please, what happened to the typewriter? Jim, can you hear me? Lass den Mann in Ruhe. Die will ja gar nicht schreiben. Ach, guck mal hier. A dream come true for Orwell. Krankenschwester, Sekretärin, Lektorin und Stiefmutter für seinen Adoptivsohn Richard. Alles klar. Hast du alles richtig gemacht, was? Ja, es war ein Deal. Er hat mich gefragt, ob ich die Witwe eines Schriftstellers werden will. Er wusste, dass ich ihn nicht liebe. Düster George hat's mal wieder auf den Punkt gebracht. Dein Spitzname war Buttocks Brownell. Wusstest du das? Po Sonja, Arsch Brownell, Mrs. Hintern Orwell. Was? Ja, hier, über deine Beine, die irgendwer zu dick fand. They were enormous, quite inappropriate for what was on top. Und wer hat das gesagt? Warte, Woodrow Wyatt. Was meinst du, wie der aussah? Na, hier auch von Wyatt. A man falls in love through his eyes, a woman through her ears. Also, haben sie so ein Meme draus gemacht. Ein Meme? Ja, gibt auch ganz viele von Georgie. So Bilder mit Sprüchen. Wahrheit ist Lüge, Lüge ist Wahrheit, Big Brother is watching you, Freiheit bedeutet die Freiheit zu sagen, dass 2 und 2 4 ist, gilt dies, ergibt sich alles Übrige von selbst, Why I write, to be remembered after death, make 1984 fiction again, etc. Das ist übrig geblieben von seinem Werk? I wrote 1984 as a warning, not as a fucking instruction manual. Boy, did I call it or what? Du, Fabien? Oh. Jim sieht aber nicht sehr gut aus, ey. Der Blass. No, pas de problème. Il va très bien. Wir haben gerade noch mit ihm gesprochen. Allez-y. Ich löse euch gleich mal ab. Geh zurück auf die Fahrt, ist so nett. Okay, d'accord. Tschüss, bis später. Komm, wir holen sie uns zurück. Ich rufe jetzt diesen David nochmal an. Der steht noch auf der Liste. Welche Liste? Mit Männern, die Schreibmaschine hatten. David? Ja, hier ist Feline Fellehang nochmal. Ich hatte sie schon mal angerufen. Ich habe gehört, dass sie auf der Schreibmaschine von Orwell geschrieben habe. Stimmt das? Moment, ich stelle laut. Stimmt das, dass Sie die Remington hatten, dass Sie auf der geschrieben haben? Ich muss darauf geschrieben haben. Okay, das heißt, Sie können sich nicht erinnern, oder? Ehrlich gesagt, in den 60er Jahren kann man nicht erinnern, was da passiert ist. Also wir waren die ganze Zeit stoned oder was weiß ich. Aber wann war das ungefähr? Im Jahr 66, sagen wir. Und wo war das? Es war in London bei den International Times Zeitung. Und Sie haben auch keine Ahnung, wo die jetzt sein könnte? Keine Ahnung. Also es gibt Gerücht, dass Tom McGrath, der Editor, damals damit verschwunden ist, weil er Geld gebraucht hat für seine Heroin-Probleme. Haben Sie einen Kontakt zu dem Thomas McGrath? Er ist tot. Ah, tot. Die Frau, die Witwe? Keine Ahnung. Okay, tja, trotzdem danke. Ja. Tschüss, bye. Ich will die Schreibmaschine nicht. Lass es. Ist vorbei. Du konntest doch nie Künstlerin sein. Nein, ich wollte nicht. Du durftest nicht. Hör auf. Dann schreib, warum du nicht schreibst. Why I don't write. Why I could not write. Why I couldn't decide to write or not to write. Why I wanted to write, but they didn't let me. Why I rewrite. Wie ist es denn heute? Wie heute? Na, jetzt. Na, wir können schreiben. Wir können Kinder haben, bekannte Männer haben, keine bekannten Männer haben, Frauen heiraten, allein Kinder bekommen. Ich habe der Kunst gedient. Du hast den Männern gedient. Hey, was meinst du, keine Kinder und Familie zu wollen, was das bedeutet hat? Und du? Du machst, was? Reportagen? Ich? Ich schreibe? Ich schreibe das hier auf zum Beispiel. Und ich habe Kinder. Und ich muss nicht mit Männern zusammen sein, die berühmt sind, denn ich bin es selber. Übrigens hat Orwell auch mit Reportagen angefangen. Du bist doch nicht berühmt. Und du bist in den Geschichtsbüchern, weil du mit berühmten Männern geschlafen hast. Wenigstens hatte ich ein aufregendes Leben. Keine Windeln, keine Zeitverschwendung auf Spielplätzen, keine unfreiwillig schlaflosen Nächte. Ich habe mit Sartre und Beauvoir Café au lait in der Rue Saint-Benoît getrunken und über das Sein diskutiert. Auf Französisch. Ich habe mit Merleau-Ponty im Bett gelegen, geraucht. Und er hat erkannt, dass es ohne Leib keinen Raum gäbe. Ich war dabei. Das wirst du nie mehr haben. Ich war mittendrin. Ihr schreibt eure Befindlichkeiten auf. Ich habe meine für mich behalten. Ja, wären doch die Tagebücher verboten. So wie George es vorhergesagt hat, dann würdet ihr die Welt nicht mit euren Periodenschmerzen vollschreiben. Es gibt viele Stimmen heute, nicht nur die paar Auserwählten. Ah, es löst sich auf. Sie ist die Falsche, ein It-Girl ihrer Zeit, die es auf prominente Männer abgesehen hat. Lass sie los. Selbst hat sich aufgelöst. Es wollte doch keiner ein Kind mit dir. Du warst allein und unglücklich und du hast immer noch weiter getrunken, als längst schon keiner mehr zu deinen Dinnerpartys gekommen ist. Du hast nicht verstanden, dass un amour eine Affäre ist und keine Liebe. So gut war dann dein Französisch wieder doch nicht. Sonst hättest du es ja gemerkt, dass Merleau-Ponty seine Frau niemals verlassen hätte. Putzer! Wie viel Zeit und Energie hast du mit all diesen Männern und dem Nachdenken und Leiden an ihnen verbraucht? Verschwendet. Diese ganze Kraft hätte ein Meisterwerk hervorbringen können. Wo ist denn dein Meisterwerk? In welchem Geschichtsbuch wirst du auftauchen? Ach ja, du bist ja in den unendlichen Weiten eures Intimets. Internet. Und deine Werke kann man sich zusammen streamen. Nur macht das keiner. Alle machen ihren eigenen kleinen, irrelevanten Mist. Da ist es mir doch lieber, ein paar wirklich talentierte Männer erschaffen wirkliche Werke und ich helfe ihnen dabei. Arschloch, was bist du für eine Arschlochfrau? Also mir, also uns allen so in den Rücken zu fallen. Ich schmeiß sie jetzt raus. Ich muss das hier irgendwie beenden. Es klopft an der Tür. Klopf, klopf, klopf. Eileen tritt ein. Störe ich? Oh, ist der tot? Eileen, wo kommst du denn jetzt her? Habt ihr mich nicht gerufen? Wer ist das? Oh, darf ich vorstellen? Eileen, Sonja, Sonja, Eileen. Eileen war Georgies erste Frau. Ich hab dich nicht gerufen. Wir wollen Orwells Schreibmaschine zurückholen. Bist du dabei? Ja, klar. Ja? Ja. Ich habe sie schließlich mit meinem sauer verdienten Geld bezahlt. Und die meiste Zeit war ich es auch, die darauf geschrieben hat. Wo ist die Schreibmaschine jetzt? Jim, who did you give the typewriter to? Lass ihn schlafen. Wir finden die auch ohne ihn. Okay, lass uns abhauen. Oliver. Wir fahren nach London. Da muss sie irgendwo sein. Hast du die Remington wirklich einfach deinem Untermieter gegeben? Jim war nicht einfach nur mein Untermieter. Kann mal einer schnell nach Jim schauen? What happened? Is he okay? Ich kann heute nicht nach Hause. Ich muss weiterschreiben. Mark wird die Kinder schon allein ins Bett bekommen. Ja? Ja, ich bin dran. Ich habe gerade zwei Frauen getroffen, die viel zu erzählen haben. Nein, führt nicht so weit weg. Das wird gut. Bis dann. Ist das gut, drei Frauen gegen einen alten Mann? Ja, das ist gut. Beeilt euch, der Nachtzug geht in 30 Minuten. Gare du Nord. Orwell's Remington Teil 2. Sonja, Eileen und ich. Von Feline Fellhagen. Mit Katharina Marie Schubert als Feline, Svenja Wasser als Sonja, Justina Hauer als Eileen, Feline Fellhagen als Feline Fellhagen. Ah, und Jim Haynes als Jim Haynes und David Zane Meyerowitz als David Zane Meyerowitz. Und Benjamin Höppner als Le Prof. Und viele andere. Technische Realisation Matthias Fischenich und Barbara Göbel, Regieassistenz Juli Grotgar, Regie die Autorin, Dramaturgie Hanna Georgi und Nathalie Schalles.